Dankeschön. Jetzt, danke! Jetzt kommt eigentlich schon der letzte, das letzte danke. Stück und. Vorletzte. Fast das letzte. Und es heißt ja Borg Rock Festival, also ein Rock'n'Roll. Highway Roller. Am Mixer, der Franz hier rechts macht Liedgesang, ja. Das ist ja mehr Salz da drauf. Und ich möchte noch mal den Mann mit der Kamera vorstellen, der ist vom Verfassungsschutz. Ja, okay. Alles klar.